Das wirst du büßen, du miese Sau. Einmal werden wir dich wiedersehen und dann Gnade dir Gott. Ja, ich werde es mir ausrichten.